Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel von der protestantischen Kirchengemeinde. Am Sonntag haben wir wieder Gottesdienst in unserer Kirche gefeiert. 17 Personen waren wir insgesamt, alle außer den Liturgen trugen Masken. Das war zunächst ungewohnt und seltsam anzusehen, aber noch im Verlauf des Gottesdienstes wurde es, zumindest für mich, zunehmend normal. So ist es nun eben zur Zeit und es muss uns nicht davon abhalten, Gottesdienst zu feiern. Sehr viel mehr als 17 dürfen es aber auch gar nicht sein. Pro 10 Quadratmeter eine Person, das macht bei ca. 170, 180 Quadratmetern Gesamtfläche unserer Kirche eben 17, 18 Leute. Aber wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, verspricht Jesus im Matthäusevangelium. Diejenigen, die da waren, waren dankbar, dass es wieder möglich ist, wenn sie auch noch weitgehend auf das Singen verzichten müssen. Aber den Kirchenraum erfahren, den Psalm mitsprechen können, eine Predigt hören, das Vaterunser zusammen beten, den Segen als Gemeinschaft zugesprochen bekommen, das ist nicht wenig. Und doch weiß ich auch, dass es für viele derzeit noch nicht in Frage kommt, sich wieder auf den Weg in die Kirche zu machen. Für sie soll es auch weiterhin diese Telefonandacht geben und andere Angebote, Texte und Gebete zum Mitnehmen an der Kirche zum Beispiel oder zum Herunterladen von unserer Internetseite. Im Anschluss an diese Andacht haben Sie ja die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Sagen Sie mir doch, wie es Ihnen mit dem Gottesdienstfeiern gerade geht. Würden Sie schon wieder einen Gottesdienst in der Kirche besuchen wollen? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit Sie wieder kommen würden? Vermissen Sie es, in die Kirche zu gehen? Wie sehr hängen Sie daran? Ich bin gespannt darauf, was Sie erzählen werden. Und mit der Frage, wie sehr hängen Sie daran, greife ich übrigens ein Motiv aus dem Gottesdienst vom Sonntag auf. Darin ging es um Christus, den wahren Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Christus, und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Wir hängen an Christus. Er ist es, der uns die Kraft zum Leben spendet. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber er lässt uns auch nicht in der Luft hängen. Das verspricht dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Er hält die lebendige Verbindung zu uns aufrecht. Weit verstreut über die und in der Welt sind wir, die Jüngerinnen und Jünger Jesu, aber wir hängen an diesem Weinstock. Wir hängen mit Jesus zusammen, wir hängen miteinander zusammen, diejenigen, die sich wieder am Sonntagmorgen in der Kirche versammeln und die, die noch zu Hause bleiben. Wir hier und die in aller Herren Länder. Und deshalb bete ich: In dir bleiben, Christus, die Kraft von dir empfangen, aus deiner Wurzel leben, aufnehmen und weiterreichen, was du uns gibst, Frucht bringen. Christus, ohne dich können wir nichts tun. Du gibst die Kraft, aus dir strömt sie. Gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, die sich aufreiben in der Sorge für andere. Gib sie denen, deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. Du bist die Wurzel, die trägt. Erbarme dich. Amen. Es sprach zu Ihnen Pfarrer Alexander Ebel, Altrib. Wie gesagt, hinterlassen Sie nach dem Signalton gern eine Nachricht, wie es Ihnen geht, wie Ihre Gedanken zum Gottesdienstbesuch in der Kirche sind oder auch, worüber Sie hier am Telefon gerne etwas hören möchten. Sie können auch mit mir persönlich sprechen. Die Nummer des protestantischen Pfarramts lautet 398727. Die nächste Telefonandacht erscheint am Freitag. Der Segen Gottes, des barmherzigen Vaters, komme über uns und bleibe bei uns, jetzt und alle Zeit. Amen. Und auf Wiederhören.